tun. All das würde ich gern tun und es gibt keine zweite, die ich so gern hätte dabei. Da ist ein Mond, der groß umlacht, zwischen Sternen heute Nacht. Doch wie du dich gibst, siehst du nie es da. So Baby, Zeitverschwendung, viele Küsse bleiben ohne Verwendung. Ich weiß nichts über dich, aber bald schon weiß ich es ja. Oh ja, ich hab ne ganze Menge zu tun. All das würde ich gern tun. Komm schon, Baby, für ne Party braucht doch nur zwei. Oh ja, ich hab ne ganze Menge zu tun. All das würde ich gern tun. Und es gibt keine zweite, die ich so gern hätte dabei. Das war sanfter, milder Hauch, der weht durch Baum und Strauch. Und er flüstert dir zu, flirte doch mit ihm. Warum hörst du ihm zu nicht? So weißt du, was dir fehlt auch nicht. Kuschle dich doch an und sei meine Honigbiene. Oh ja, ich hab ne ganze Menge zu tun. All das würde ich gern tun. Komm schon, Baby, für ne Party brauchst doch nur zwei. Oh ja, ich hab ne ganze Menge zu tun. All das würde ich gern tun und es gibt keine zweite, die ich so gern hätte dabei. Du bist das Schönste, was ich je gesehen, doch bist du zu mir verdammt gemein. Hast du kein Herz, würd sterben, um nah dir zu sein. Warum lässt du mich warten? Lass uns doch zusammen starten, denn die Sachen, die ich sage, möchtest du doch auch gern hören. Oh ja, ich hab ne ganze Menge zu tun. Das würde ich gern tun. Komm schon, Baby, für eine Party brauchst du nur zwei. Oh ja, ich hab ne ganze Menge zu tun. All das würde ich gern tun. Und es gibt keine zweite, die ich so gern hätte dabei. Doch es gibt keine zweite, die ich so gern hätte dabei. Ja, es gibt keine zweite, die ich so gern hätte dabei.